Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Die erste Anruferin heute Nacht ist Manuela und Manuela ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Manuela, eine Sekunde mal eben. Ich muss mal ein paar Meter hier zurückgehen und was umstellen. Weil ich das nicht richtig eingestellt hatte. Jetzt bin ich wieder da und nun ist alles im grünen Bereich. Manuela, um was geht's? Ja, okay, es geht um meinen Partner und mir. Aha. Und wir kennen uns von Kindheit an. Mhm. Also schon jetzt über 30 Jahre. Ja. Und zusammen, also wir hatten zwischenzeitlich schon andere Beziehungen. Mhm. Und sind jetzt seit 11 Jahren zusammen. Mhm. Aber es war damals auch schon eine Jugendliebe. Ja, richtig. Und dann habt ihr euch wieder getrennt und habt euch ein bisschen die Hörner abgestoßen und nun seid ihr wieder richtig zusammen. Ja, genau. Ja. Daraus sind auch eure Kinder entstanden. Also er hat einen Sohn und ich habe zwei Söhne. Mhm. Habt ihr gemeinsam auch ein Kind? Nein. Nein. Mhm. Haben wir nicht. Mhm. Wir haben uns dann halt wiedergefunden und haben uns dann zusammengetan, als seine Beziehung und meine Beziehung dann zu Ende ging. Mhm. Und auch richtig lieb halt, ne? Ja. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ja, ist ja ganz normal. Wie viele Jahre seid ihr jetzt dann wieder richtig zusammen? Ja, 11 Jahre. 11 Jahre, so war's. Mhm. 11 Jahre. Ja, ja, und mit Höhen und Tiefen und so. Jetzt besteht sein 50. zuvor, am Freitag. Mhm. Und irgendwie hat er da so seinen Rabbel gekriegt und ist jetzt seit vergangenen Freitag halt weg. Wie weg? Weg? Einfach weg? Ja. Und du weißt nicht, wo er ist? Ja, ich kann mir es denken. Also ich weiß auf jeden Fall, dass nichts passiert ist. Mhm. Was denkst du dir, wo er ist? Ja, bei einer Bekannten. Was ist das für eine Bekannte? Hat der mit der irgendetwas? Ich denke. Du denkst ja. Ich fühle das irgendwie. Was hat das mit dem 50. Geburtstag zu tun? Meinst du, dass der jetzt in so eine Krise gerät? Von wegen, genau, also mit Midlife Crisis ist es schon ein bisschen mehr vielleicht. Ganz genau. Mhm. Genau das. Du vermutest, dass er bei dieser Frau ist und du vermutest, dass er mit der Frau was hat. Mhm. Woher rührt diese Vermutung? Wie kommt das? Er hat jetzt angefangen, vor einiger Zeit bei ihr da was zu machen. Die ist eingezogen und er macht so Maler, Lackierer und so alles Mögliche. Und sie rief dann immer an, da ist er auch hin. Wie haben die sich denn überhaupt kennengelernt? Die hat eine gemeinsame Freundin. Mhm, mh. Ja. Bist du denn auch ein bisschen näher bekannt mit der Frau? Oder? Nein, ich habe die nur einmal gesehen. Ja. Ja, ich. So, dann hat er ihr so ein bisschen geholfen beim Pinseln, Türen, Fenster und sowas. Richtig, und beim Einziehen. Genau, ja. Und daraus vermutest du, daraus schließt du, dass da schon was läuft. Hast du auch konkrete Hinweise? Nein. Nein. Hast du ihn denn gefragt, mal, läuft da was? Ja, er ist ja nicht da. Wie kann ich ihn das fragen? Na gut, er war vorher schon, als er dann noch... Nein. Da hat er ganz normal drüber gesprochen. Ja. So, jetzt ist er einige Tage weg. Ja. Er hat dir nichts hinterlassen, keinen Brief, gar nichts. Nein. Das ist ja eigentlich auch schon sehr merkwürdig, ne? Mal gelinde ausgedrückt. Wenn man in einer Beziehung steckt, 11 Jahre, sagst du. Ja. Und dann geht man ganz einfach weg, ohne so sang- und klanglos. Arbeitet er nicht? Zum Beispiel? Wird er da nicht vermisst auch? Ja, doch, das macht er ja. Das macht er, aber ist dann von. Wieso versuchst du ihn nicht bei der Arbeit zu erreichen und zu fragen, was ist los? Mhm. Das ist schwer, zu sagen, weil ich weiß nicht, er ist einfach gegangen und... Habt ihr denn vorher Streit gehabt? Ist da irgendwas vorgekommen? Nein, gar nicht. Wie war denn die Stimmung so die letzte Woche davor? War die normal? Ganz normal. Ja, aber Manuela, dann würde ich aber Gott in die Welt in Bewegung setzen, um herauszukriegen, was ist da los? Du weißt also, dass er arbeiten geht. Das heißt, das hast du irgendwie recherchiert. Ja, und warum hast du nicht bei, also ich frage es nochmal, wieso lässt du dich da nicht durchstellen oder gehst gar hin zu seinem Arbeitsplatz und fragst ihn? Weil ich mich so verletzt fühle und er ist ja gegangen und ich meine, er müsste ja eigentlich irgendwie sich melden, weil er jetzt mal weiß, dass ich mir immer Sorgen mache, wenn er irgendwie weg ist. Ich finde das, Manuela gesagt, unglaublich, dass er einfach ohne ein Wort zu sagen geht, ohne dass ein Streit vorgefallen ist, einfach so geht. Das finde ich wirklich, da hast du völlig recht, ungeheuer verletzend für dich. Mhm. Und ich mich wundert, dass du nicht so wütend bist auch. Und dass aus der Wut so eine Aktivität entsteht, auch ihn zu packen zu kriegen und mit ihm zu reden. Ja, und jetzt das Schlimmste kommt ja noch jetzt am Freitag für mich. Da sind ja die ganzen Gäste da. Absagen. Ja, da hat er ja Geburtstag, da ist ein 50. Dann blamier ihn und sag allen Leuten, er ist nicht da, er ist abgehauen. Ja, meinst du? Ja, aber natürlich willst du jetzt für ihn noch lügen und da die heile Ehe spielen oder die heile Verbindung spielen. Nein, das auf keinen Fall. Nein, auf keinen Fall. Das ist ein Mann von 50 Jahren, Mensch, das ist kein kleines Kind mehr. Ein kleines Kind würde das nicht machen. Natürlich nicht. Sagt diese Geburtstagsfeier ab, das ist ja nun schon übermorgen oder morgen genau genommen. Genau, morgen, ja. Und ist es ja ganz, ganz unmöglich, die Vorstellung, oder vielleicht sogar diese Frau anzurufen, sofern du weißt, wo die wohnt und wie die... Nein, nee. Na gut, aber du kannst ja, das über den Arbeitgeber kriegst du ihn ja. Mhm. Du bist ganz durch den Wind, ne? Du weißt gar nicht, richtig, was... ja. Aber man macht sich doch dann als Teil einer Beziehung dann auch wahrscheinlich 1000 Gedanken. Was ist da los mit meinem Freund? Warum tut er das? Warum tut er mir das an? Hast du richtig, da an? Das mache ich mir schon die ganze Zeit. Ich kann nicht mehr richtig schlafen. Ich schlafe ein mit den Gedanken. Ich wache auf mit den Gedanken. Natürlich, das würde jeder machen für uns. Aber hast du denn irgendeinen Anhaltspunkt, warum das so ist und was ihn treibt, was da los ist? Außer dieser Midlife-Crisis-Geschichte. Ja, halt nur das, ja. Aber lässt man doch seine Partnerin nicht so alleine sitzen, ohne irgendeine Information. So geht man doch nicht miteinander um. Also richtig, ja. Oder er hat sich verliebt, ich weiß es nicht. Ja, was dann? Wäre es ein ganz feiges Benehmen von ihm? Ja, das ist er sowieso. Wie alt sind denn die Kinder? Leben die noch bei euch? Ja. Und was sagen die denn? Für die ist das doch auch eine ganz komische Situation. Ja, selbstverständlich. Wie alt sind die? Ja, der eine ist jetzt 20 und der andere 14. Und wie erklärst du dem 14-Jährigen das zum Beispiel, was los ist? Den brauche ich gar nicht zu erklären, der hat ein helleres Köpfchen wie der 20-Jährige. Was denken die denn, was sprecht ihr denn dann so in der Familie, wenn es um den Papa geht, um den Mann? Ja, ist er da, auch nicht. Der Kleine ist halt wütend, sehr wütend eigentlich, kann man sagen. Mhm. Und was ist eigentlich denn? Beide... Was ist denn deren These? Er hat eine andere und ist einfach feige abgehauen, oder wie? So würde ich das nicht sagen. Die denken halt ja schon, dass er feige ist. Macht man sich denn in irgendeiner Weise auch Sorgen? Ja. Ja gut, aber es ist ja kein Unglück passiert, also wenn du nein, weißt, dass er arbeitet. Also insofern, wenn er jetzt auch nicht... Nein, Sorgen macht man sich schon über das Verhalten. Ja, bei mir würde der Zorn die Sorgen überschatten. Wenn er jetzt nicht an seinem Arbeitsplatz wäre, dann müsstet ihr euch ungeheure Sorgen machen. Ne? Dann könnte ja was passiert sein. Mhm. Also Ratlosigkeit in der Familie. Richtig. Und keiner weiß recht, das einzuordnen. Und du weißt auch gar nicht richtig, dich zu benehmen, was du machen sollst, dich genau. zu verhalten. Ich weiß mich auch gar nicht zu verhalten, wenn er dann irgendwann mal wieder vor der Tür steht. Dann bittest du ganz klar um eine Erklärung. Ohne Schwafelei. Das ist dein gutes Recht. So geht man nicht mit einem Partner um. Vielleicht gibt es ja irgendeinen großen Grund. Wir wollen ihn ja nicht zu sehr vorverurteilen, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, was es sein könnte. Gib ihm die Chance zu reden, aber er muss reden. Und sagt diesen Geburtstagsgästen ab, Ja. Ja. Ja, was wirst du machen? Wirst du da alleine mit den Gästen sitzen? Um Gottes Willen, nein, das ist mein größter Horror. Jeder fragt dann und bla bla bla. Ja. Nee, das, also. Schämst du dich auch ein bisschen dann vor den Gästen, dass so etwas bei euch in eurer Beziehung passiert? Ach, was heißt schämen? Schämen eigentlich nicht. Mhm. Es ist mir mehr oder weniger unangenehm. Mhm. Aber so ist es jetzt mal. Vor allen Dingen dann die Eltern, das ist das Schlimmste überhaupt. Ne? Dann leben seine Eltern auch noch? Ja. Und hast du mit denen auch schon telefoniert? Also jetzt in der Zwischenzeit? Ja, nee, wissen die Bescheid, dass er weg ist, das meine nein, ich. Nein. Sie wissen es noch gar nicht. Nein. Das heißt, du weißt auch gar nicht, ob er mit den Eltern Kontakt hat und ob da irgendetwas passiert. Nein. Das ist kaum. Raus damit, raus mit der Sprache, gegenüber den Gästen, finde ich. Und ich würde an der Stelle, wenn der Stolz das zulässt, ich würde versuchen, ihn auch zu erreichen, um eine Information einfach zu bekommen. Mhm. Alles Gute, Manuela. Ja, danke dir. Auf Wiederhören. Ja, noch tschüss. Weiter so, gell? Tschüss, danke schön. Tschüss. Ihr Lieben, heute haben wir ja eine offene Themennacht. Das heißt, ihr kennt das ja, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen haben wir eine feste Themennacht. Morgen heißt das Thema der Tag X. Und der Tag X ist ein Wunschthema. Ein Wunschthema der Domian-Fans bei www.nachtlager.de. Das ist eine ganz toll gestaltete Homepage für Domian, eine Fan-Homepage von Gordon Voss. Und da wurden einige Themen zur Auswahl gestellt, welches Thema ihr gerne nochmal hättet. Wir hatten ja dieses Thema schon mal vor einiger Zeit und da war das der Spitzenreiter. Also morgen heißt das Thema der Tag X. Also ein ganz besonderer Tag in eurem Leben, ein schöner Tag, ein trauriger Tag, an den ihr euch gerne zurückerinnert oder der für euch wirklich ein Grauen darstellt. Der Tag X, morgen Thema hier bei uns bei Domian. Heute freie Themennacht nochmal die Telefonnummer 0800 5678 111. Lisa ist da. Lisa, 48 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Lisa. Deswegen rufst du an. Ja, ich hätte schon immer mal gerne mit dir gesprochen, aber über ein angenehmes Thema. Ja. Aber ich bin noch mal von gestern übrig geblieben, es geht um eine Sexfalle. Mhm. Eine Sexfalle. So war das Thema gestern. Ja, das war das Thema gestern. Bist du in einer Sexfalle zurzeit? Nein. Aber du warst? Ich war. Erzähl. Ich habe 1997 einen jungen Mann kennengelernt, einen ganz tollen Lieben. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich kam aus einer sehr unglücklichen Ehe, einer sehr lieblosen Ehe. War es eine lange Ehe? Ja. Wie lang? Also es waren eigentlich nur 7 Jahre, aber ich kannte meinen Mann schon 20 Jahre. Ah ja. Wir haben auch viele Jahre schon vorher zusammengelebt. Also eine unglückliche Verbindung, eine für dich frustrierende Verbindung? Ja, eine sehr lieblose, will ich sagen. Und dann hast du den jungen Mann kennengelernt? Ja. Wie jung war er damals? 39. 39, naja. Ja. So ganz jung auch nicht mehr. Nein, es war... Ich dachte jetzt einen 17-Jährigen oder so. Nein. So war es nicht. Ja, und wie gesagt, durch diese Lieblosigkeit, die ich vorher erfahren habe, denke ich mal, war ich immer ein leichtes Opfer. Mhm. Weil es war eine ganz große Liebe. Mhm. Und wir sind dann 98 auch zusammengezogen. Mhm. Ja, dann ging die Tür hinter uns zu. Mhm. Und dann habe ich ganz leicht bemerkt, dass dann nur noch gemacht werden sollte, was er sagte. In jeglichem? In jeglichem. In jeglichem. Ja. Also du musstest seine Untertanin sein. Ja. Im Alltag, im Haushalt, im Bett, überall. Ja. Überall. Ja. Und er hat ein Jahr, hat er den Lieben gespielt und den tollen Mann. Ja, den ganz lieben Teddybär. Den ganz lieben Teddybär. Und dann, nachdem ihr zusammengezogen seid, fiel die Maske. Ja. Was genau ist alles passiert? Was musstest du machen? Es fing bei ganz harmlosen Sachen an. Da wurde das Besteckfach umgeräumt. Das liegt jetzt nicht mehr hier, das will ich hier haben. Mhm. Darüber lächelt man erstmal. Ist er zu dir gezogen oder habt ihr euch gemeinsam eine neue Wohnung eingerichtet? Wir haben uns gemeinsam eine neue Wohnung gemacht. Ah, und er hat auch noch gleich bestimmt, also hier kommt das Besteck hin, nicht dahin. Ja. Könnte man darüber hinwegsehen, ne? Ja, man hat drüber gelächelt. Mhm. Und ja, dazu muss ich sagen, ich bin ja eine recht moderne Frau. Ich wurde modern erzogen. Mhm. ich mache vieles aus Liebe recht gern. Ja. Aber dann kam so ein Punkt, wo ich dann meine Meinung auch geäußert habe. Ja. Und das ist mir dann nicht gut bekommen. Nämlich, was ist passiert? Dann gab es die erste Ohrfeige. Ah, er wurde also gewalttätig? Ja, dazu muss ich sagen, er ist 1,83 groß, wiegt 110 Kilo. Mhm. Und ich bin 1,55 und wiege 50 Kilo. Mhm. Großer Unterschied? Das ja. Heißt, eine Ohrfeige liegst du schon flach? Ja, so also quasi. Das gibt einen Flug. Mhm. Und das war ja das, was er am Anfang so mochte, dieses kleine, zierliche. Lisa, sag mal, war diese Ohrfeige der Moment, wo dir klar wurde, hier kippt was, hier ist wirklich was umgekippt? Und du hast es sehr ernst genommen. Bei dem Besteck hast du noch gesagt, naja, okay, kann man drüber hinwegsehen? Ja, eigentlich schon. Mhm. Aber er wandelte sich ja dann wieder zum lieben Teddybär. Also hin und her. Tat das alles sehr leid. Zuckerbrot und Peitsche. Ja. Was war das Schlimmste, was du tun musstest? Was ist für dich so im Nachhinein die schlimmste Demütigung, Verletzung gewesen? Er war schon mal verheiratet. Mhm. Und hatte gerichtlich mit seiner Frau zu tun. Mhm. Da ging es um Urkundenfälschung. Es ging um das um den Unterhalt für seine Tochter. Mhm. Und ich habe natürlich sehr an ihn geglaubt. Und habe dann, als er etwas getrunken hatte, mitbekommen, er war der Schuldige. Er war der Schuldige. Ja. Das heißt, er hat dich belogen? Ja. Mhm. Und hast du dann was gesagt zu ihm? Ja, natürlich. Und dann hast du wieder eine gescheuert bekommen? Nein. Nein? Ich wurde an einer Jeans genommen, hinten. Mhm. Und wurde geworfen. Also er hat dich hinten an der Jeans gepackt? Ja, mit einer Hand hochgehoben. So stark ist er? Und weggeschleudert. Wo, in einem Raum? Ja. Einfach so irgendwie in den Raum hineingeschmissen? Ja. Hat sich anschließend noch gefreut, wie weit ich doch fliegen kann. Bist du an eine Wand geprallt oder auf den Boden? Nein, ich bin auf den Boden aufgeknallt und zwar rechtzeitig mit dem ganzen Körper. Und ja, habe große Verletzungen davon getragen. Welche Verletzungen hattest du? Ich hatte 7 gebrochene Rippen. Ich hatte den Mittelfuß 3-mal gebrochen. Ja. Unglaublich. Wie lange bist du danach noch bei ihm geblieben? Na, erstmal hat er mich ja 3 Tage versteckt, Telefon abgestellt. Mit deinen Verletzungen? Ja, Telefon abgestellt, Klingel abgestellt, damit mich niemand von der Familie erreichen konnte. Und dann bekam ich aber sehr hohes Fieber. Mhm. Und ja, da musste er in die Apotheke und hat versucht, mich mit Tabletten zu füttern, dass das Fieber runtergeht. Du hast doch wahrscheinlich in diesen Tagen auch sehr, sehr starke Schmerzen gehabt. Ich habe sehr starke Schmerzen gehabt. Vor allen Dingen, ich war in so einem Traum-Wachschlaf. War das eine Situation, wo du angefangen hast, schon Todesangst zu kriegen? Danach erst. Warum danach? Ja, danach erst, weil nach 3 Tagen musste er mich doch einem Arzt vorstellen. Also er rief einen Arzt. Mhm. Inzwischen waren ja die Hämatome von diesem Aufprall alle sehr schön aufgeblüht. Mhm. Und der Arzt, der nahm bloß die Decke zurück und sagte dann, also ich rufe einen Krankenwagen. Und er blieb auch in der Wohnung, solange bis der Krankenwagen kam. Also er hat schon gesehen, da muss eine Misshandlung vorweggegangen sein. Er hat aber nichts gesagt in Anwesenheit eines... Nein. Das war das, ja. Nein, diese Gestalt war ihm wahrscheinlich auch zu gewaltig. Dann bist du in ein Krankenhaus gekommen. Ja, dann wurde ich geröntgt. Und du hast gerade gesagt, die Todesangst kam eigentlich erst, nachdem du denn aus dem Haus, so habe ich es interpretiert, aus dem Haus rauskamst. Warum? Na, weil mir klar war, dass ich nach meinem Krankenhausaufenthalt erstmal zurück musste. Musstest du zurück? Na, ich hatte ja meine ganze Habe dort. Ja. Und ich hatte ja auch Verantwortung für die Wohnung. Das heißt, du bist wirklich dann zurückgegangen? Ich bin zurückgegangen. Wie lange warst du im Krankenhaus? 14 Tage. Und wie ging es dann danach weiter, als du bei diesem Mann wieder warst? Ich kam mit einem großen Gipsbein nach Hause. Mhm. Seitdem fuhr ich Karussell. Also mir war sehr, sehr schwindelig immer. Mhm. Ja, es ging so weit, er nahm sich zusammen. Ich bat ihm, sich eine eigene Wohnung zu nehmen. Mhm. Habe auch der Wohnungsgenossenschaft Bescheid gegeben. Und wir gingen uns aus dem Weg. Hat er sich eigentlich damals, als du denn aus dem Krankenhaus kamst, hat er sich da entschuldigt? Hat er gesagt, dass es ihr leid, dass sie ihm leid tat? Nein, er legte mir nur Zettel auf die Bettdecke, dass er mich liebe. Hat er dich im Krankenhaus mal besucht? Ja. Brachte mir Blumen und Kekse. Und ich konnte nicht mit ihm reden. Ich habe immer nur die Augen geschlossen. Wie lange ging das dann noch zwischen euch beiden? Also der Vorfall war am 9. Juli 98. Und in die eigene Wohnung ist er am 1. Dezember gezogen. Ich war nicht so lange hier. Es sind dann so eine Sachen vorgefallen, wie plötzlich war vom Schrank das Oberteil locker und beim Öffnen der Schranktür fiel es beinahe auf mich rauf. Das ist ja Wahnsinn, das hat er extra so gemacht, um dich zu verletzen. Ich darf das eigentlich gar nicht so sagen, weil ich es nicht beweisen kann, aber ich denke mal ja. Hast du ihn angezeigt hinterher? Ich habe ihn dann im September angezeigt, nachdem ich sicher sein konnte, dass er nicht mehr an mich rankam, denn ich habe im September das, was man mir zerstören könnte, an meinem Eigentum von meiner Familie wegschaffen lassen, an einem Morgen, nachdem er zur Arbeit ging. Verstehe. Was ist aus der Anzeige geworden, Lisa? Eine Verhandlung. Mit welchem Urteil? Ja, das ist lächerlich. Er hat 6 Monate Strafandrohung bekommen und 2 Jahre Bewährung. Die für ihn im letzten November schon erledigt waren. Hast du von diesem Mann irgendwann, heute, jetzt haben wir 2002, hast du mit noch irgendwas mal gehört, gesehen von ihm? Er wohnt ja in meiner Nähe. Lässt er dich in Ruhe? Jetzt ja. Mein Gott, Lisa, da hast du was mitgemacht. Ja. Und du hast dich an ihn mitgefühlt, gestern bei der Sendung anzurufen, das hieß ja Thema Sexfalle. Und das war ja dann bei euch im übertragenen Sinne, also Erotikfalle. Er hat nicht mit seiner Erotik und seiner Liebe gelockt, ne? Und in die Falle reingelockt. Hat er dich denn im sexuellen Bereich auch besonders erniedrigt oder lief das... Erniedrigt nicht. Oder misshandelt gar. Aber er hat auf einen ganz tollen Lover gemacht. Aber dieses Scheißbumsen, um mit seinen Worten zu reden, ist viel zu anstrengend. Man kann sich von der Frau auch verwöhnen lassen, dann kommt man auch zum Orgasmus. Was hast du aus dieser Geschichte gelernt für dich? Ganz vorsichtig zu sein. Aber der Fehler ist, oder das Traurige daran ist natürlich, dass man viel zu vorsichtig ist. Das heißt, die Gefahr besteht jetzt auch, dass du den Menschen mit zu viel Skepsis gegenüberstehst. Ja. Ne? Oder den Männern. Und hast du danach nochmal schon wieder Kontakt mit einem Mann gehabt? Mit einigen. Aber. Aber nichts Näheres und du hast dich nicht näher darauf eingelassen. Ne? Nein, nein. Dazu muss ich sagen, was mir immer noch fehlt, ist dieser gewisse Schlussstrich. Denn ich warte jetzt immer noch auf einen Termin. Es geht ja noch zivilrechtlich. Und es dauert ja leider alles sehr, sehr lange. Ja. Denn es geht ja jetzt nochmal um Schadensersatz. Und bevor diese Sache nicht abgeklärt ist, durchlebe ich ja immer wieder alles von Anfang an. Und ich war im letzten November noch einmal im Krankenhaus mit einem Nervenzusammenbruch. Ich wollte gerade fragen, hast du denn nach diesen schweren Vorfällen, auch nach diesen seelischen Misshandlungen, auch körperlichen, aber seelischen eben auch, hast du psychologische Hilfe in Anspruch genommen? Ja. Hast du? Ja, habe ich. Aber ich muss sagen, dass ich da nicht so ein sehr großes Vertrauen habe. Leider. Weil psychisch fühle ich mich wie auf einer Schaukel. Mal oben, mal unten. Weil, wie gesagt, ich mit diesem Fall immer noch zu tun habe, mit diesen ganzen Papieren, Zusammenstellen der Papiere für die Anwältin. Ich möchte vorschlagen, Lisa, dass du, wenn du auch schlechte Erfahrungen oder nicht so rosige Erfahrungen mit der Psychologie gemacht hast, ich glaube, dass es dennoch sehr wichtig ist für dich, dass du eine professionelle Unterstützung bekommst für dein Leben, nach all dem, was vorgefallen ist. Ich würde gerne, dass du mit meinem Psychologen mal noch ein paar Worte redest, in der Hoffnung, dass er dir noch ein paar Tipps geben kann oder vielleicht ein paar hilfestellende Hinweise, wie du das noch weiter handhaben kannst. Na klar. Ja, das ist der Peter bei mir heute Nacht. Ich wünsche, dass dieser Schlussstrich wirklich bald gelingt. Ja, ich denke mal, dann kann ich erst für mein Leben einen Neuanfang. Ja, so glaube ich das auch. Ja. Leg bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Ich bedanke mich. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Lisa. Ja, Domian, ich auch. Auf Wiederhören. Ganz besonders für dich. Dankeschön. Ja. Tschüss. 0800 5678 111 und diese Nummer hat auch Michael gewählt. Michael ist 31 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Michael, was ist dein Thema? Momentan sehr beschissen, voll, ich versuche das sehr gefasst zu erklären. Ich bin Rettungssanitäter und wie so üblich immer Einsätze, Motorradunfälle oder Autounfälle. Ja. Und vor ein paar Tagen hatten wir eine Alarmierung. Da hat es geheißen, Verkehrsunfall mit Motorradroller oder Rollerin. Mhm. Ich bin wie üblich hingefahren. Ja, und dann war es aus. Dann war da schwer verletzt meine Freundin gelegen. Deine eigene Freundin? Ja. Die Motorradfahrerin ist? Ja. Und dann bin ich... Hast du sie überhaupt, ich meine, die haben ja immer diese Helme auf. Hast du sie direkt erkannt überhaupt? Ich habe sie dann gleich erkannt, wo ich ausgestiegen bin. Du kannst das Motorrad und ihr Outfit und sowas, ja, ja. Ihr Äußeres. Und dann bin ich sehr stark ausgeflippt. Ja, das glaube ich. Dann hat mich mein Kollege beruhigt und dann, ich war nicht mal fähig, was zu machen. Hat der das direkt kapiert, warum du ausgeflippt bist? Ja, da hat sie auch gekannt, vom Privaten her. Wie schwer war denn deine Freundin verletzt oder ist deine Freundin? Also, schwere Wirbelsäule. Verletzung und offene Fraktur am Oberschenkel. Mhm. Und das Schlimme ist noch, sie war im zweiten Monat schwanger und jetzt muss ich mich festhalten, bevor ich durchdrehe. Ja, das Kind haben wir verloren. Ja. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt machen soll. Ja. Mir geht es richtig so beschissen weicht. Michael, ja. War deine Freundin bei Bewusstsein, als ihr ankamt? Nein, sie war bewusstlos. Bewusstlos. Konntest du die schweren Verletzungen, waren die sichtbar? Ja, natürlich. Offene Bruch, offene Fraktur sieht man ja. Ja. Und es gibt ja gewisse Kennzeichen, wenn eine Fraktur an der Wirbelsäule sichtbar ist. Und jetzt stehe ich halt momentan unter starken Medikamente. Nun ist es einige Tage her, das heißt, sie ist in einer Klinik, es ist alles diagnostiziert worden. Wie ist denn ihr Zustand im Moment? Heute? Momentan ist sie außer Lebensgefahr, aber halt noch schwer verletzt. Wie sind die Prognosen der Ärzte? Die Prognosen, ja, das sieht momentan halt nicht so gut aus. Das heißt, sie liegt jetzt auf der Intensivstation und wird jetzt beatmet. Das heißt, die haben sie flachgelegt auf Deutsch in so ein künstliches Koma. Das heißt, du hast auch noch gar nicht mit ihr reden können? Nee. Ja. Und wenn du mich jetzt sehen würdest, ist sie aus wie eine tote Leiche. Aber nochmal auf die Prognose zurückzukommen. Der Zustand ist nicht mehr lebens, es ist nicht mehr kritisch, das heißt, das Leben ist gerettet. Ja, aber halt noch die Verletzungen sind sehr arg. Die sind sehr hart. Was sagen denn die Ärzte? Hat sie denn Chancen, wieder richtig gesund zu werden? Oder gibt ja, aber das kann noch lange dauern mit viel Geduld und viel von den Ärzten, der Hilfe der Ärzte geht es schon. Das heißt, sie wird sich hoffentlich bewegen können, sie wird nicht gelähmt sein? Das kann ich Ihnen jetzt sagen, dann genau weiß ich. Ich weiß nur, dass er in künstliches Koma ist und dass er jetzt momentan erstmal ruhig gelegt ist. Mhm. Was dann die Ärzte machen, das kann ich Ihnen jetzt sagen. Ich bin ja kein Arzt, ich bin ja nur ein normaler Rettungssanitäter. Bist du Rettungssanitäter beruflich, ja. Vom Beruf, ja. Ich habe erst Zivildienst gemacht und ja. Das Haus abgeschlossen. Arbeitest du direkt für dieses Krankenhaus, wo deine Frau ist? Nein. Momentan stehe ich halt unter ganz starken Medikamente. Bist du dann, ich komme nochmal auf die Situation zurück, du wirst da hingerufen und siehst deine eigene Freundin auf der Straße liegen mit einem schweren Verkehrsunfall. Das war ein Schlag für mich. Ja, hast du da überhaupt noch was machen können oder haben die Kollegen das dann alles gemacht, was man dann erste Hilfe... Der Kollege hat mal erstmal mich beruhigt und gleichzeitig nochmal den anderen RTW alarmiert. Ach so. Weil alleine kann er ja nicht schaffen. Verstehe. Und bist du denn... Entschuldigung, es müssen ja immer zwei Sanitäter arbeiten am Patienten. Ja, ja. Bist du dann mit deiner Freundin auch in die Klinik gefahren? Und hast nee, du gesagt, nee, da hat mich der andere RTW dann mich gekümmert. Sie war im zweiten Monat schwanger und das Kind ist jetzt verloren. Ja. Ist verloren, hast du gesagt. Ist das alles sehr schlimm? Normalerweise, Domian, bin ich ja kein Mensch, wo aggressiv ist, aber der Schwein, wo betrunken war. Ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Aber ich wünsche ihm, dass er, solange er lebt, darüber nachdenkt, was er für Scheiße gebaut hat. Wie genau ist dieser Unfall denn passiert? Sie ist gefahren. Laut Aussage, Polizei und Spurensicherung und sowas, weiß ich doch alles, hat er sie frontal erwischt. Also von vorne? Von vorne, ja. Also er ist mit ihr zusammengeprallt. Da ist einmal da und einmal da. Ah ja. Und dann hat es geknallt. Hm. Ich hätte gedacht, das heißt, sie hatte gar keine Chance, irgendwie auszuweichen oder so. Absolut nicht. Hm. Ist ihm auch was passiert bei dem Unfall? Das klingt fast bloß, leider Gottes, nein. Hm. Ich wollte ihn noch irgendwie, aber ich bin dazu nicht so gut gekommen, weil Kollegen waren da, haben mich beruhigt und alles. Ich war echt mal total fix und fertig. Hm. Weil dieser Mann stand ja dann auch daneben, als du da ankamst? Nee, im Auto, die Polizei war schon da. Achso, die haben ihn weggehalten und... Ja. Ja, verständlich, dass du diese Gefühle hast. Hätte jeder von uns. Normalerweise bin ich ein ganz lieber Hammer. Ja, aber das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen. Du hast gerade mit so einer großen Trauer und so einer, mit so einem großen Unglück auch gesagt, dass ihr das Kind verloren habt. Ja. Das ist es auch. Aber Michael, es ist ein so großes Glück, dass seine Freundin überlebt hat. Ja. Und dass sie wohl offensichtlich doch Chancen hat, wieder gesund zu werden, wenn auch die Verletzungen so schwer sind. Aber weißt du, lieber Domian, mir geht um das kleine Kind. Hm. Das hat kaum gelebt. Hm. Und durch so einen Wichser, Entschuldigung, ist er tot. Weißt du, wie ich mich jetzt fühle? Hm. Ja, das kann ich gut verstehen. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber sollte denn nicht vielleicht doch jetzt im Vordergrund einfach erstmal, ich will noch nicht sagen die Freude, weil es noch alles zu ernst ist, aber erstmal die Tatsache stehen, dass sie überlebt hat. Dass sie die kritische Zeit überstanden hat in der Klinik. Ja. Und wenn jetzt alles gut läuft, dass eine Genesung passiert und wenn es auch alles kompliziert ist, aber dass sie vielleicht wieder richtig auf die Beine kommt. Das ist doch wichtig. Und du hast deine Freundin noch. Stell dir mal vor. Aber das Schlimme ist, wenn sie erfährt, dass das Baby tot ist, dann. Wie lange seid ihr zusammen, Michael, schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Ihr seid ein großes Liebespaar. Ist das? Ja, das glaube ich aber. Ja. Aber ich sag's trotzdem nochmal. Das ist so wichtig, ist jetzt nach vorne zu gucken. Das ist ein großes Unglück, was da passiert ist. Aber wir wollen jetzt erstmal wirklich sehr, sehr, sehr hoffen, dass sie wieder gesund wird. Und sie kann ja auch nochmal, hoffen wir, auch nochmal schwanger werden. Ja. Aber ich sag das nochmal so, dass du hast deine Freundin noch bei dir. Ja. Du hast sie nicht auch noch verloren. Ich habe aber noch einen Menschen verloren, der wohl noch gar nicht angefangen hat zu leben. Weißt du, ich sag mal eins, ich habe mir das gewünscht, ich setz kein Kind in die Welt, nur weil ich Lust habe, sondern weil ich mir das gewünscht habe. Jetzt stehe ich halt momentan unter ziemlich starke Medikamente. Gott sei Dank habe ich ja viele Leute, wo für mich da sind. Besuchst du deine Freundin viel, jeden Tag? Alle 2. Tag. Weil das ist für mich das ist so schwer. Was überwiegt denn im Moment, wenn man das überhaupt sagen kann, im Moment so an Unglück in dir, dass das Kind gestorben ist, dass deine Freundin es verloren hat oder dass deine Freundin auch so schwer verletzt ist? Kann man wahrscheinlich gar nicht auseinanderhalten. Beides, oder? Beides zusammen. Ja. Weißt du, ich wünsche diesen Menschen, diesem Typ wirklich nichts Böses. Aber ich sag mal, Entschuldigung, wenn man sauft, soll man kein Auto fahren. Ganz einfach. Das finde ich eine sehr, sehr, sehr respektable Haltung. Ich glaube, ich an deiner Stelle würde diesem Menschen was Böses wünschen. Ich doch auch, aber das bringt mir... Nein, das bringt überhaupt gar nichts. Das ist auch Unsinn, sich darauf jetzt irgendwie... dazu viele Gedanken zu verschwenden. In allererster Linie geht es jetzt um deine Freundin. Und mach alles menschenmöglich, was in deiner Macht steht, dass sie gesund wird. Geh zu ihr, auch wenn sie im künstlichen Koma liegt. Man sagt ja, dass die Menschen das irgendwie merken. Halt ihre Hand, streiche sie. Wenn sie wach wird, dass sie dich sieht, dass du für sie da bist, dass sie wieder Lebensmut schafft. Das ist alles wichtig, Michael. Aber das Problem ist noch ganz kurz, Domian, wenn ich immer dabei bin und dann breche ich in Tränen aus und dann muss ich wieder raus, weil ich das einfach nicht aushalte. Ja, dann reiß dich mal ein bisschen zusammen. Sie muss im Moment mehr leiden als du. Ja. Die arme Frau hat wahrscheinlich ungeheure Schmerzen, wenn sie aufwacht. Da muss man dann tapfer sein. Dann darf man. Du kannst heulen, wenn du rausgehst. Aber du darfst nicht an ihrem Bett heulen. Da freu dich, wenn sie wach wird und sie dir in die Augen schaut, freu dich, dass das Mädel dir in die Augen guckt, Mensch. Da muss ich mich ja aber auch beherrschen, dass es keine Tränen sind. Ja, dann sollen es Freudentränen sein. Und dann gib ihr das auch zu verstehen, dass du so glücklich bist. Dass sie, dass aber weißt du, ich sag dir eins, ich bin mir gerade am Überlegen, ob ich das alles hinschmeißen soll. Dein Beruf? Ja, also ich hab die Schnauze voll. Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage, das ist sehr schwer zu beurteilen. Weißt du, ich sehe genug Elend. Und ich war auf alles gefasst, aber auf das nicht. Hast du denn da im Kreis deines Arbeitgebers, gibt es da Psychologen, die dir vielleicht ein bisschen helfen können? Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. Möchtest du denn mit meinem Psychologen noch ein paar Worte reden? Ja, hat er viel Geduld, der Bruder. Nein, dafür ist er ja hier und das ist schon in Ordnung. Das fände ich gut, wenn ihr beide auch nochmal in aller Ruhe ein bisschen sprechen könntet. Normalerweise esse ich gar keine Süßigkeit. Ich bin eigentlich sehr schlank. Bloß momentan stoppe ich mich mit Scheißschokolade voll. Ja. Ich weiß nicht warum, aber. Das ist aber auch normal. Habt ihr auch zusammen gewohnt, ihr beiden? Nein. Jeder hat seine. Das heißt, du lebst alleine. Hast du denn so einen Paar, vielleicht einen ganz engen Freund, der dir so ein bisschen zur Seite steht? Oder Familie oder wen auch immer? Ja, aber ich will die nicht irgendwie auf den sie belasten oder irgendwie auf den Keks gehen, weißt du? Naja, ich finde, dass man einem guten Freund in so einer Situation schon das zumuten kann. Das klingt zwar jetzt blöd, aber ich wäre froh, ich hätte dich als Freund, das meine ich so ernst. Das habe ich nicht verstanden jetzt, was du sagst. Ich wäre froh, ich hätte dich als Freund jetzt, meine ich so ernst. Ich kann jetzt ja nur für ein paar Minuten dein Freund sein, während unseres Gesprächs. Weißt du, ich verfolge immer deine Sendung Nacht für Nacht. Michael. Dann sagt dir dieser Freund, der nur ein paar Minuten dein Freund ist, wirklich nochmal, freue dich, dass deine Freundin überlebt hat. Aber wie soll ich es ihr beibringen, dem Kind? Das wird sich jetzt alles zeigen und das wird sich finden. Das musst du auch mit den Ärzten besprechen. Aber ich will, dass du ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft guckst. Das ist auch wichtig für ihre Genesung. Dass du nicht zu traurig bist. Die braucht alle Kraft dieser Welt. Weißt du, das Blöde ist, für andere normale Patienten ist das für mich irgendwie nicht selbstverständlich. Du bist lockerer. Ja, klar, aber du bist völlig befangen, ist mir klar. Du redest mal jetzt noch eine Weile mit meinem Psychologen, mit dem Peter. Ja. Ja, lieber Michael. Ja. Ich drücke wirklich die Daumen, dass deine Freundin wieder gut auf den Damm kommt. Und dass sie auch dann wieder einen Neuanfang schaffen. Ich möchte auch alle Rettungsanwälte wieder da, egal wo sie würden, grüßen, die sollen auf sich aufpassen. Ja. Du legst auf, wir rufen zurück und ich wünsche alles Gute und alles Liebe für deine Freundin auch. Ich schreibe dir dann mal den Brief, okay? Mach das, genau. Ja, ciao. Auf Wiederhören. 1.38 Uhr und 18 Sekunden, kleine Pause. Sekunde 1.39 Uhr. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier live in der Nacht im Radio und Fernsehen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Der nächste ist Daniel und Daniel ist 31 Jahre alt. Grüße dich. Hallo Daniel. Du bist Daniel, ich bin Jürgen. Ich habe einen Puls von 180. Das passiert schon mal, dass man das verwechselt. Daniel, kein Grund aufgeregt zu sein. Ja, du kennst mein Thema ja nicht. Erzähl, um was geht's? Also ich verfolge deine Sendung schon seitdem du damals Riff machst. Das ist sehr lange her. Super ewig und im Laufe der Jahre haben sich natürlich die ein oder anderen Probleme ergeben und jetzt als eins, wo ich mittlerweile nicht mehr weiter weiß. Stell dir vor, du hast eine Partnerin, das ist für dich die perfekte Frau und es ist alles rundherum ganz toll, sie sieht toll aus und es passt einfach. Du weißt, es ist die Frau, die wirst du mal heiraten. Aber suchst ganz notorisch Kontakte, um andere Frauen kennenzulernen, um mit denen sich sexuell auszuleben, obwohl du es zu Hause alles bekommst. Jetzt wechseln wir mal die Perspektive. Du redest jetzt mal in der Ich-Form. Es geht ja um dich, ne? Ja. du suchst ganz notorisch andere Kontakte. Richtig. Mhm. Wie lange bist du jetzt mit dieser Traumfrau eigentlich zusammen schon? 6 Jahre. 6 Jahre. Und bist immer anderen Frauen auf den Fersen? Immer anderen Frauen auf den Fersen. Die ganzen 6 Jahre schon? Nee, erst nach 3 Jahren. Also ich habe früher schon festgestellt, dass ich in anderen Beziehungen nicht treu sein konnte. Mhm. Und in der, weil es so perfekt war, habe ich 3 Jahre die Zähne zusammengebissen. Mhm. Wie sieht das denn jetzt genau aus? Hast du ständig wirklich Affären oder guckst du nur? Nee, ich habe doch tatsächlich Affären. Richtig Affären. Meistens sind die Mädels dann erstmal so interessiert und denken, wow, der findet mich toll, da geht eine Beziehung draus, bis ich dann mal so die Katze aus dem Sack lasse und bei den einen funktioniert es dann, bei den anderen gibt es den Korb. Ne? Mhm. Wo lernst du sie kennen, diese Frauen? Kneipen, Diskos oder Bars, irgendwie so. Mhm. Geschichten, einmal so One-Night-Stands-mäßig und auch Frauen, die so eine Weile neben dir herlaufen, also als Affäre quasi. Richtig, so mehr so eine Affäre nebenher, ohne Gefühle. Ne? So, gehen wir mal jetzt in die aktuelle Zeit im Moment. Wie viele Sachen laufen neben deiner Beziehung? Was hast du? Ich sag mal, man hat so 12 Möglichkeiten, jemand anzurufen, also feste Nummern, aber aktuell sind so vielleicht 4, mit denen man sich quer durcheinander trifft. Wie oft in der Woche? Ah, nicht in der Woche, also meistens im Schnitt so 2-mal im Monat, 3-mal nur. Mhm. Also öfter gibt es die Gelegenheit nicht. Wohnst du mit deiner Traumfrau zusammen? Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du musst dann immer irgendwas hinbiegen und rumlügen, wenn du dich mit diesen Frauen triffst. Das ist auch unter anderem auch das Problem, aber das kriege ich immer perfekt hin bis jetzt. Mhm. Außerdem geben sich noch andere Probleme. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich irgendwann mal eine Erfahrung machte, dass ich mit Gummianhänger bekam, durch die Aufregung. Und dadurch halt immer, dann habe ich es mal wieder probiert und immer hat es nicht geklappt. Und mittlerweile versuche ich es halt so hinzukriegen und es funktioniert auch immer, es einfach so zu tun, ja. Das heißt, du hast Sex mit vielen, vielen anderen Frauen? Mhm. Ohne Gummi? Ja. Und hast eine feste Beziehung? Hast ja. Mit der festen Beziehung auch Sex, natürlich ohne Gummi? Auch. Und die Frau weiß von gar nichts? Von gar nichts. Von gar nichts. Und das geht seit 3 Jahren so. Eben. Und das dazu kommt auch noch, dass ich auch total mir selbst verfallen bin. Wenn ich es mir nicht woanders suche, mache ich es mir selber. Mhm. Einfach nur mal eben so, ganz unkompliziert. Na gut, das ist vielleicht noch nicht so dramatisch. Ja. 5-mal am Tag. Achso, so doll, so krass. Und dann mit Hilfe von irgendwelchen Internetsachen. Ne? Mhm. Also ein irrsinnig sexueller Trieb. Irrsinnig, ja. Wie ist das Sex mit deiner Freundin, mit deiner Traumfrau? Fantastisch. Mhm. Allerdings manchmal habe ich dann auch keine Lust, muss ich sagen. Und die muss viele, viele Tage warten, weil ich mich einfach schon ausgepowert habe. Ne? Mhm. Kannst du das überhaupt noch zusammenrechnen, wie viel Mal du deiner Freundin, dieser tollen Frau, in den letzten 3 Jahren fremdgegangen bist? Ne, müsste ich wirklich schon überlegen ein bisschen. So eine große Anzahl von Frauen ist das? Ne, vielleicht nicht so eine große Anzahl von Frauen, sondern... Aber von Vorgängen. Ja. Sagen wir es so. Mhm. Mir fehlen die Worte, Daniel. In doppelter Hinsicht. Einmal generell. Wenn du mich so oft gesehen hast und gehört hast, weißt du, was ich für eine Einstellung habe, dass man das keinem Partner antut, schon natürlich nicht mal dem Partner, schon gar nicht dem Partner, den man so ehrt, verehrt und liebt. Und ja, dann auch noch ohne Gummi und deine Frau in eine Gefahr bringst, nur weil du deine Geilheit nicht im Griff hast. Ja, nur was soll man machen, wenn man mit Gummi es nicht auf die Reihe kriegt? Dann hat man keine Beziehung mehr. Dann hat man keine Beziehung mehr. Wenn du dein eigenes Leben und deine eigene Gesundheit, es geht ja nicht nur um AIDS, es geht um Hepatitis C, es geht um viele andere Krankheiten. Was du mit deinem eigenen Leben und deiner eigenen Gesundheit machst, ist letztendlich dein Ding. Aber wenn du einen Menschen, den du noch liebst, mit reinziehst, ist das unverantwortlich. Undiskutabel. Ja, nur jetzt weiß ich das natürlich selber und ich habe auch schon versucht, mein Gott, die ganzen Nummern zu verwerfen und einfach sein zu lassen. Weißt du, in dem Moment, wo du das deiner Freundin sagst, ist die Beziehung nur so kaputt. Kannst du davon ausgehen. Mhm. Mhm. Das heißt also, wenn du jetzt mit der wirklichen Wahrheit gehst, ist alles den Bach runtergegangen. Dann ist mein ganzes Leben kaputt. Ja. Müsste, also jetzt ganz, ganz streng gesprochen, müsste man dir das eigentlich als Strafe wünschen, Daniel, was du da angerichtet hast. Das ist aber jetzt kein toller Wunsch. Nee, es ist kein toller Wunsch, aber es ist auch sehr schlimm, was du machst, finde ich. Ich finde es moralisch schlimm und auch menschlich einfach richtig. Ja, aber moralisch kann ich das so wegpacken, dass ich da kein Problem mit habe. Du nicht, aber deine Freundin. Ja. Wenn du ja offen mit deiner Freundin wärst und sagst, pass auf, versuch, wir machen eine offene Beziehung. Ich brauche anderen Sex noch, aber ich liebe dich. Das könnte ich aber nicht von ihr, das könnte ich nicht... Aha. Ja. Da haben wir es wieder, ne? Also immer ich. Du holst dir nur deine Rosinchen überall raus. Du bist ein absoluter Egoist. Ein knallharter Egoist. Hast du denn vielleicht eine Idee, wie man davon wegkommen könnte? Da müsste wahrscheinlich jetzt die Radikalkur passieren, nämlich indem du das doch deiner Freundin sagst und du vielleicht daraus lernst, was dann geschieht. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt noch weiterleben kannst, wie du deiner Freundin überhaupt ins Gesicht gucken kannst. Mensch. Das sind 3 Jahre. Das ist eine lange Zeit. 3 Jahre und du weißt gar nicht mal, wie oft du mit Frauen rumgepoppt hast. Du weißt es nicht mal mehr, wie viel Mal du es getan hast. Hm. Ich bin eigentlich fassungslos von dem, was du sagst über das. Ja, aber es gibt wahrscheinlich mehrere Menschen, die es so tun, ja. Nur keiner, der jetzt vielleicht drüber spricht. Nee, das ist auch okay. Das entschuldigt dich ja nicht. Aber ich finde schon mal gut, und das wertet dich auf, finde ich, dass du so offen drüber sprichst. Und offensichtlich ist es dir ja auch ein großes Problem. Und empfindest einen Druck, sonst würdest du ja hier nicht anrufen. Oder gerade am Anfang hast du gesagt, mir geht der Puls, wer weiß wohin. Ja, das, nur, ich will immer sagen, einfach, ich glaube, dass es für die Situation, in der du im Moment bist, keine wirklich gute Lösung gibt. Es gäbe vielleicht die Lösung zu sagen, aber das, so wie du dich jetzt geschildert hast, wirst du es nie schaffen, zu sagen, ich, Daniel, mache ab heute einen Schnitt und lasse all das sein, was ich bisher gemacht habe, konzentriere mich ganz auf meine Frau und sage es ihr nie. Das traue ich dir nicht zu, ehrlich gesagt, so wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe. So. Sagst du es ihr, ist die Beziehung im Eimer? Richtig. So. Also es gibt keinen goldenen Weg, der nicht schmerzlich ist, für wen auch immer. Ich würde es eigentlich auch, du bist eigentlich ein sympathischer Typ, so vom Reden miteinander. Das sagen viele Menschen, mit mir zu tun haben. Aber ich würde es mir so sehr für deine Frau wünschen, dass sie diese Demütigung eigentlich nicht mehr ertragen muss. Du weißt, was das heißt, nämlich dass sie nicht mehr mit dir zusammen ist. Also muss man Radikalkur her. Die Frage ist, wie kann ich diese umsetzen? Indem du ihr sagst. Ich möchte sie ja umsetzen. Ja, dann sag's ihr. Sag, was los ist. Dann hast du die Wahrheit gesagt, aber du stehst vor einem Scherbenhaufen. Aber du stehst eigentlich jetzt auch vor einem Scherbenhaufen. Mhm. Weißt du, die wird über alle Maßen entsetzt sein, zu Recht auch, und verletzt, und wahrscheinlich wird die so fertig sein, dass sie gar kein Wort mehr mit dir redet, was du mit ihr gemacht hast. Aber wenn sie sich dann auch noch vor Augen führt, dass sie vielleicht von dir eine tödliche Krankheit bekommen hat, dann hört der Spaß gänzlich auf. Dann hat das mit Morale so gar nichts mehr zu tun. Das ist dann einfach nur noch mies und beschissenes menschliches Verhalten. Ja, schon richtig. Also, du darfst dieses Leben so nicht weiterführen, Daniel. Du machst dich mit jedem Mal erneut schuldig. Eben, und da habe ich Angst vor. Ich habe eigentlich mehr Angst vor, dass ich irgendwann mal irgendwo ein Kind in die Welt setze, was ich nicht geplant habe, als vor anderen Dingen. Du musst alleine schon deshalb, um deine Frau zu warnen, hier, es kann sein, dass ich dir vielleicht irgendwas übertragen habe, mach einen Test, lass dich untersuchen. Letztendlich läuft alles darauf hinaus, auch jetzt, wo wir so reden und ich mir darüber Gedanken mache, du musst ihr das sagen, du musst es ihr offenbaren, dann hast du diese Frau verloren. Und du kannst nur beten und hoffen, dass du dich nicht irgendwie infiziert hast von und mit was auch immer und sie auch nicht. Ich vermute es nicht, weil es meistens sehr unerfahrene... Ja, das sagen alle immer. Das kann man alles gar nicht einschätzen. Das kann man nicht einschätzen. Ich hatte mal einen Gesprächspartner hier, der mir auch was erzählt hat von wegen, ja, ohne Gummi und so, und da meinte der, ach, ich habe mir das Mädel angeguckt, die hatte keine braunen Flecken auf der Haut. Ist ja dumm. Ja, so, aber so sind die Leute. Tja, ja. Du hast jetzt eine tolle Frau verloren. Das geschieht dir eigentlich recht. Das geschieht dir recht, nicht eigentlich. Eigentlich mildert das noch so ab. Ich habe sie ja nicht verloren. Du wirst sie verlieren, wenn du es aussprichst. Und das werde ich nicht machen, nein. So, und du wirst dein Leben so weiterführen. Nein, das ist ja jetzt der erste Schritt, um mich zu besinnen. Weißt du, was ich eigentlich wünsche, dass deine Freundin heute die Sendung hört? Wenn du schon nicht den Mut hast, ihr dein Leben zu gestehen, dann mach zumindest einen Schnitt unter das, was du getan hast, und sag ihr, schlag vor, dass ihr euch mal gemeinsam untersuchen lassen solltet. Wenigstens das. Ja. So, mehr habe ich nicht zu sagen, Daniel. Na gut. Ich wünsche alles Gute. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Auf Wiederhören, tschüss. Nadine, 20 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Nadine, und du hast auch noch eine Katrin da? Ja, habe ich. Die sitzt neben dir? Ja, die sitzt gerade neben mir. Aber jetzt reden wir beide erstmal miteinander. Ja, okay. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich mich vor, ja, es ist jetzt schon mittlerweile, ja, ich sag mal 10 Monate her, dass ich mich in die Katrin eben verliebt habe. Das war meine beste Freundin. Und seit 9 Monaten sind wir jetzt eben zusammen und unsere Eltern wissen das aber nicht. Ich dachte, seit 9 Monaten bin ich jetzt schwanger. Ist, glaube ich, schwierig. Ja, und unsere Eltern wissen das nicht. Und das Problem ist, dass ich eben noch zu Hause wohne. Und also Katrin hat eine eigene Wohnung. Ja. Und mir gehen so langsam die Argumente aus, zu sagen, wenn ich dann mal bei ihr bleiben will, was ich dann halt zu Hause sagen soll. Wittern die Eltern denn schon irgendwas, dass das ein bisschen mehr als eine gute Freundschaftsverbindung? Ja, es kommt nur immer so, ja, und wann hast du denn mal wieder einen Freund und hier und da? Und dann sag ich so, ja, im Moment nicht, keine Ahnung. Und das ist halt ziemlich blöd eben. Ist denn Katrin schon ein bisschen weiter so mit ihrem Coming-out? Wissen die Eltern von Katrin? Nein, auch nicht. Nein, auch nicht. Es wissen auch nur ein paar Freunde von uns. Ja. Ja. Ist das für euch beide zum ersten Mal eine lesbische Beziehung in eurem Leben? Ja. Ja. Das ist auch eigentlich so, wir haben uns einfach nur ineinander verliebt. Das ist einfach so passiert und keine Ahnung. Würdest du denn von dir sagen, dass du lesbisch bist oder dass du eher bisexuell bist? Lässt dir das andere Türchen noch offen? Oder sagst du eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, stehe ich auf Frauen? Ich kann es echt nicht sagen. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass wenn wir nicht mehr zusammen sind, dass ich dann nochmal so eine Beziehung mit einer Frau führe. Weißt du, das muss man eigentlich auch gar nicht sagen. Das ist auch immer so ein, ein Kästchen-Denken, muss gar nicht sein. Entscheidend ist, dass du jetzt im Moment eine Frau liebst und diese Frau hundertprozentig liebst. Ne? Das ist deine Geliebte. Ja. Und das sieht Katrin genauso. Ja. Ja? Denke doch. Gib sie mir doch mal eben. Ja. Hallo? Hallo Katrin. Hi. Hast du mitgehört, was wir gerade geredet haben? So leise, ganz wenig. Also für dich ist es auch die erste große Liebe zu einer Frau? Sozusagen. Und du machst auch so ein Geheimnisspielchen zu Hause, obwohl du ja nur eine eigene Wohnung hast. Das ist einfacher wahrscheinlich für dich. Ja, also die eigene Wohnung ist direkt auch im Haus drin, aber es geht eigentlich. Es geht. Ist das für dich, wäre es für dich ein Problem, es deinen Eltern zu sagen? Wir haben noch nie so über dieses Thema eigentlich geredet. Daher weiß ich auch nicht, wie sie reagieren würden. Also hat Nadine einen größeren Druck im Moment, ne? Weil da Fragen gestellt werden und alles ein bisschen konkreter ist. Ja. Bist du auch 20 Jahre alt? Ich bin 21. Du bist 21 sogar? Ja. Ja. Ich finde, dass man im Alter von 21 und 20 Jahren auch so ein Rückgrat haben sollte, dass man zu dem steht, was man tut und wen man liebt. Ja, ja, schon recht. Und dass man das auch dann den Eltern sagen sollte, finde ich schon. Ja, das ist irgendwie schwierig. Na klar, das ist gerade dieses Thema ist immer noch schwierig. Das war vor 20, 30 Jahren eine Katastrophe, aber heute ist es immer noch nicht ganz locker. Das ist mir schon klar. Hm. Aber ihr seid zwei junge, erwachsene Frauen und das ist dann nun mal so, auch wenn die Eltern da vielleicht die Nase rümpfen oder denen das nicht so passt, aber ihr lebt dann einfacher und für euch lebt ja, das Leben ist dann halt auch unkomplizierter für euch, wenn es mal ausgesprochen ist. Ja. Ja, wir versuchen jetzt gerade erstmal so den Freundeskreis so einzuweihen. Das ist schon mal ein guter Anfang, genau. Ja. Und das war's eigentlich. Dann gib mir mal die Nadine nochmal, Katrin. Tschüss. Tschüss. Hallo. Also Nadine, ich habe jetzt nicht so alles mitgekriegt. Ich habe gerade gesagt, dass ihr zwei junge, erwachsene Frauen seid, immerhin 20, 21. Und dass ihr zu dem stehen solltet, was ihr tut und wen ihr liebt und wie ihr liebt. Und ja, aber das ist schwierig. Ja, das hat Katrin auch gerade gesagt, dass es schwierig ist. Und dass du deinen Eltern das, finde ich, schon auch zumuten solltest. Du ja, aber ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt nach Hause gehen zu sagen, hey, ich bin mit Katrin zusammen. Ich würde sterben. Also. Gut, aber Sie fragen ja immer, Sie bohren ja schon, was ist denn mit einem Freund? Wann kommt wieder ein Freund und so, ne? Hast du gerade gesagt. Ja. Dann passt es ja sehr gut, wenn man sagt, pass mal auf, liebe Leute, es gibt keinen Freund im Moment. Ich habe eine Freundin und das ist Katrin. Das kann ich nicht. Das wirst du aber über kurz oder lang können müssen, Nadine. Ich weiß, aber wir schieben das. Bitte? Wir schieben das. Also wir haben auch schon selber drüber gesprochen und also nee, im Moment können wir uns das halt beide nicht vorstellen. Und also, wir haben halt gesagt, so irgendwann bestimmt, wenn das jetzt noch länger hält, aber... Mhm. Aber im Moment ist es ja bei dir auch so, dass der Druck auch immer mehr zunimmt, ne? Wie du gerade geschildert hast. Ja, so also Fragen ich, und ich sag halt immer so, ja, wir sind da und da auf der Party oder so. Und ja. Also ein guter Schritt, finde ich schon mal so, wie das Katrin gerade erzählt hat, dass ihr so im Freundeskreis schon mal offen seid. Das ist schon ein guter Prozess, finde ich, in die richtige Richtung. Ja, es hat denn auch ein bisschen gedauert, bis wir das unserer besten Freundin gesagt klar, haben. Klar. Wie sind denn deine Eltern so drauf? Ich habe keine Ahnung. Also, so generell. Sind die eher konservativ oder sind die lockerer? Sind das liberale Leute oder sind die irgendwie klerikal sehr gebunden? Oder also ich würde eher sagen, dass sie schon locker sind. So. Also umso einfacher eigentlich, ne? Ich finde es nicht einfach, trotzdem nicht. Ich kann es gut verstehen. Also man muss da natürlich viel Überwindung aufbringen, aber letztendlich ist das das Ziel, was ihr erreichen müsst. Ja, nur wie? Indem man es ausspricht irgendwann. Ihr könnt ja noch eine Weile rumlavieren hin und her und so, aber irgendwann muss es raus. Irgendwann muss es raus, Ali. Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter groß zu reden. Irgendwann muss es einfach gesagt werden. Ja, stimmt schon. Ich habe ja genau das gleiche hinter mir wie ihr. Man kann es insofern sehr gut nachvollziehen. Da ist man natürlich erstmal vorsichtig und ängstlich und so und kann man und es gibt so viele moralische Vorurteile noch und Bedenken. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, wie gut es tut, wenn man frei und offen lebt und keine Ängste haben muss, wie er irgendwas sagt oder denkt oder die Nase rümpft und so. Also das einzige Problem ist einfach, dass wenn ich hier jetzt bei Katrin halt übernachten will oder so, dass ich dann halt jetzt nicht dreimal in der Woche irgendwo übernachten kann, weil sonst würden meine Eltern natürlich dann Fragen stellen und dann würde ich da stehen und rot anlaufen und wüsste nicht, was ich sagen soll. Ja, aber dann sagst du halt, das ist meine Freundin und mit einer Freundin übernachtet man. Wenn man frisch verliebt ist, übernachtet man auch gerne miteinander. Ja, nee, ganz sicher aber nicht. Ja. Ich kann das nicht so sagen halt. So, und deswegen, also jetzt ist dann nicht übernachtet, was hat die zweimal im Monat dann hier oder so, ja und dann. Aber ich verstehe wirklich nicht, wenn du sagst, die Eltern sind eigentlich relativ locker drauf und es sind liberale Leute. Warum du dann so eine Angst hast? Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt Angst habe, aber ich traue mich einfach nicht. Gut, aber du bist eine 20-jährige Frau. Da muss man irgendwann sagen, mein Gott, du musst es auch irgendwann mal aussprechen. Wenn man sich nicht traut, hat man Furcht vor etwas. Was macht denn die Furcht aus? Ich kann es echt nicht sagen. Das ist ja auch noch das Problem. Ich weiß es echt nicht. Hm. Gut, dann mach dir darüber Gedanken. Ja. Und ich hoffe, das Resultat dieser Gedanken ist, dass du es dann doch irgendwann aussprichst. Ja, gut. Es gibt keinen anderen Weg. Das ist der einzige richtige Weg, Nadine. Ja, okay. Okay. Schöne Grüße an Katrin. Ja. Und euch beiden Tunteltauben alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ah, die jungen Mädchen trauen sich es nicht zu sagen. So, meine Lieben, das war was für heute in der Technik bei Leo Scholten. Nochmal zu morgen. Morgen haben wir ein Wunschthema. Das ist ein Thema von euch oder von einem Teil von euch. Das Thema heißt der Tag X. Ich möchte mich mit euch unterhalten über euren Tag X. Jeder Mensch hat ja im Leben irgend so einen besonderen Tag, wo man sagt, mein Gott, das ist wirklich der Tag meines Lebens gewesen. Oder das ist ein Tag, wo ein ganz besonderer Einschnitt passiert ist. Irgendetwas Großartiges, vielleicht ein Sechser im Lotto. Oder vielleicht auch irgendetwas ganz Schlimmes, etwas Trauriges, dass man jemanden verloren hat. Oder dass einem selbst irgendetwas widerfahren ist, dass man eine Diagnose gestellt bekommen hat, was auch immer. Das ist unser Thema morgen, der Tag X, mein Tag X. Was war bisher in eurem Leben euer Tag X? Ab 0 Uhr sind wir wie immer hier erreichbar unter der Telefonnummer 0800 567 8111. Und um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live und hier im Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen, ciao.